Zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung gab es am 27. März im Gebetskomitee Armut der KP der Russischen Föderation eine Veranstaltung zur Spende der koreanischen Bücher. Es wurde ausgestellt die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Bücher über die Erfolge der Armee und des Volkes der TVRK im Kampf um die Schaffung des Malima-Tempos. Darin waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise, wie der erste Sekretär des Gebietskomitees AMO der KP der Föderation, der Vorsitzende der Bologoweschensko Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengesellschaft und der Konsul der TVRK in der Chabarowsk beteiligt. Auf der Veranstaltung wurden dem ersten Sekretär des Gebietskomitees AMO der KP der Föderation die Bücher überreicht.